und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier bei Bings Stammtisch. Mit mir dabei ist, wie immer, der Max. Hallo. Hallo. Und diesmal beschäftigen wir uns mit der Top 5 unserer Lieblingskämpfe in One Piece. Genau. Schande über mein Haupt. Eigentlich wäre es eine Top 10 gewesen. Sagen wir, wie es ist. Die Aufnahme ist leider über den Jordan gegangen, weil meine Festplatte verfrüht sich selbst formatiert hat, was dazu geführt hat, dass wir uns entschlossen haben, jetzt nicht nochmal alles neu aufzunehmen, weil dann so ein bisschen der Überraschungseffekt weg wäre. Wir wollen euch jetzt ganz kurz abreißen, so was bisher unsere Plätze 10 bis 6 waren. Dazu ist zu sagen, dass wir nicht wissen, wer bei dem anderen auf der Liste ist. Was auch ein Grund dafür war, weshalb wir gesagt haben, wir nehmen es nicht nochmal auf, um halt einfach diesen Überraschungseffekt nicht zu verlieren. Also ich fange einfach mal an, oder? Ja, hau raus. Also bei mir waren folgende Kämpfe auf der Liste. Nami versus Miss Doublefinger, weil ich finde, dass mit Abstand Namis kurzer Kampf ist und allgemein ein sehr ausgeglichenes Matchup, was auch sehr kreativ gestaltet ist. Ruffy versus Cracker. Zwar noch nicht im Anime gesehen, aber ich glaube, das ist so für die Stärkeverhältnisse, die aktuell im Manga herrschen, ist das so ein ganz gutes Spiegelbild dafür. Und ich glaube, das wird noch für einige Zeit auch so der Gradmesser für Stärke sein. Dann hatte ich noch Supernova versus Kizaru. Nun, dazu braucht man eigentlich nichts sagen, oder? Also, das ist einfach super interessant, weil wir sehen das erste Mal. Ja, okay, Aokiji haben wir vorher schon mal gesehen, aber die Stärke, die so ein Admiral ausstrahlt, und das ist ja allgemein Kizarus erster Auftritt und auch die Supernovae da mit den verschiedenen Kräften, die sie haben, die sie so ein bisschen zeigen können, ist für mich einer der interessantesten Kämpfe und im Anime auch super umgesetzt, also nicht nur so harter Kampf, sondern auch sehr unterhaltsam. Ja. Dann habe ich noch Zoro versus Eki, weil ich einfach finde, dass das ein sehr ausgeglichener, cooler Kampf ist, der auch lustige Momente da drin hat mit Eki, der seine Giraffenform gerade versucht, etwas auszuleben. Und dann habe ich noch einen kleinen Gruppenkampf, nämlich Law, Fujitora und Doflamingo, während sie sich auf Cream Bit beziehungsweise in der Luft an der Brücke da bekämpfen. Und weil ich das einfach finde, dass es so ein ist mal was anderes. Das ist schön kreativ gemacht. Das ist ein cooler Kampf, das geht schnell. Ja, und deswegen habe ich den mal mit draufgenommen. Ja. Gut, dann fange ich mit meiner Top 10 an, beziehungsweise meinem Platz 10. Das war Sanji gegen Jabura. Wir hatten war ich auch am Überlegen, ob ich da Zoro gegen Eki nehme, aber ich habe mich dann doch für Sanji und Jabura entschieden, weil ich bei Jabura das noch irgendwie lustig fände, dass Sanji hatte eigentlich die ganze Zeit die Oberhand, wenn man so will. Also er hat Jabura immer zugesetzt, während Jabura ihn selbst nicht so wirklich treffen konnte. Und ich fand diesen einen Moment, wo Jabura anfängt zu erzählen, dass Robin ja seine Schwester ist und ihm Sanji da irgendwie was erzählt und Sanji glaubt das überhaupt nicht. Das fand ich sehr lustig. Und ja, das war einfach auch ein cooler Kampf, auch mit dem Finisher. Diablo Jumba haben wir zum ersten Mal gesehen. Das war cool. Platz 9 habe ich auch Nami gegen Miss Doublefinger. Hast du schon abgerissen, brauche ich nichts zu sagen. Platz 8 war Whitebeard gegen Akainu, weil es dir einfach Epicness und Badass ins Gesicht schreit. Meiner Meinung nach. Allein wie Whitebeard hinter Akainu auftaucht und der realisiert, fuck, der steht jetzt gerade hinter mir. Platz 7 Zorro gegen Mr. One. Eigentlich das perfekte Matchup für Zorro. Und auch Badass Finisher und generell Zorros Kämpfe sind immer super. Platz 6, Ace gegen Blackbeard, weil ich Ace sehr mag und man hat zum ersten Mal Ace richtig in einem harten Kampf kämpfen sehen. Man hat Blackbeard. Und das letzte Mal? Ja, und das letzte Mal. Blackbeard zeigt da auch seine Finsterniskraft zum ersten Mal und ja, das war ein epischer Showdown, meiner Meinung nach. Ja. Stimme ich dir im Grunde komplett zu, außer Ace versus Blackbeard, weil ich beide Charaktere nicht mag und deswegen auch den Kampf nicht besonders interessant fand. Okay. Nun, jetzt habe ich mir genug Feinde gemacht, indem ich gesagt habe, dass ich Ace nicht mag. Soweit dazu. Ich muss zugeben, den, was du gerade erwähnt hast, den Zorro versus Mr. One, ist eigentlich auch mein Lieblings-Zorro-Kampf. Ich habe jetzt aber auf Platz 5 habe ich Zorro und Brook versus Ryoma genommen. Oh, also, interessant. Ich weiß gar nicht, ich kann das bei dem wirklich sehr schlecht begründen. Ich finde einfach, dass also dieses Samurai-Setting, dieses Samurai-Sein, die Verkörperung, das Schwert, das wird in Wano Kuni noch einen riesen Einfluss darauf haben, vielleicht auch öfter noch zur Sprache kommen. Ich mag diesen Kampfstil, den der Ryoma mit dem Schatten von Brook hat und wie Brook dann gegen Ryoma kämpft, das finde ich im Vorfeld schon ganz cool. Und dann letzten Endes der Finisher, wie der Ryoma dann oben auf diesem Glockenturm so brennend steht, das finde ich einfach super. Also vom Kampf her, wie gesagt, ist der Mr. One-Kampf der bessere, weil es einfach das perfekte Matchup ist, wie du schon richtig gesagt hast. Aber ich habe trotzdem irgendwie diesen Ryuma-Kampf, den gucke ich mir super gerne auch nochmal auf YouTube als Zusammenschnitt an. Der bietet irgendwie immer was Neues. Ich finde den einfach super, den Kampf. Ja. Keine Kritikpunkte. Ja, ich finde ihn auch gut. Das Problem ist, ich habe ihn damals zum ersten Mal auf Deutsch gesehen. Und das hat mir diesen ganzen Füller-Bark-Arc sehr vermiest, muss ich sagen, weil die deutsche Synchro von Brook, auch von Gecko Moria, aber gerade von Brook finde ich nicht passend. Und weil ja jeder Zombie, wenn sie da die Schatten haben, auch die gleiche Stimme hat wie das Original, haben Ryuma und Brook dieselbe Stimme und das passt überhaupt nicht. Und das war so das erste Mal, dass ich diesen Kampf gesehen habe. Und deswegen bin ich da immer noch so, ja, nee, alles, was in Füller-Bark-Arc passiert, ist nicht so meins. Aber ja, ist ja meine eigene Schuld. Und ich habe den auch jetzt so schon längst auf Japanisch nochmal gesehen und da ist er auch wesentlich cooler und ja. Ja, ist ja auch verständlich. Also ich hab in Anführungsstrichen das Glück, dass ich halt komplett ausgestiegen bin, was deutsche Synchronisation angeht. Mit der Alabaster, würde ich mal behaupten. So grob. Deswegen, ich habe danach halt alles in Japanisch gesehen, mit deutschen Untertiteln, wo ich auch sehr froh drüber bin. Ja, cool. Obwohl die neuen Folgen und der One Piece Gold Film, die waren sehr gut in Deutsch synchronisiert. Ja, also 99% der One Piece Charaktere sind auch gut synchronisiert. Will ich ja gar nichts gegen sagen, aber ein paar Besetzungen sind halt nicht so meins, sag ich mal. Also das finde ich, hätte man besser, passender casten können. Aber ja gut, ist ja eine Meinung, kann man ja haben, ja. Durchaus. Was denn bei dir auf der 5? Wir hatten ja in der Aufnahme, die jetzt verschütt gegangen ist, habe ich ja angeteased, was mein Platz 5 war, weil ich das mit Platz 4 getauscht habe, damit wir ach ja, stimmt, besser darüber reden können. Ich habe jetzt wieder zurückgetauscht, weil jetzt ist es ja eh egal. Deswegen habe ich jetzt auf Platz 5 Ruffy gegen Arlong. Oh, sehr guter Kampf. Genau, da haben wir auch schon in der vorherigen Aufnahme drüber gesprochen. Ja, haben wir das? Ich meine, ja. Wir tun jetzt einfach mal so, also auf meiner Liste nicht. Als hätten wir es nicht getan, weil kleiner Minispoiler, bei mir wäre es halt auf der 4, deswegen passt es jetzt ganz gut zusammen. Ah, okay. Dann ja, gut. Ruffy gegen Arlong. Allein das Build-up dahin ist schon geil. Der Gang zum Arlong-Park, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dass das eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist. Dann ist die Action selbst natürlich cool. Arlong und Ruffy liefern sich da eigentlich ein Match auf Augenhöhe sozusagen, wobei Ruffy doch noch leicht überlegen ist. Und was am wichtigsten bei diesem Kampf aber ist die emotionale Ebene, die mit Nami dazukommt. Erstmal, dass Ruffy ihr noch den Strohhut vorher gibt, so nach dem Motto, pass mal gut drauf auf, jetzt helfe ich dir. Und dann oben in diesem Kartenraum, den Ruffy einfach zerstört, weil er Nami traurig macht. Das ist einfach super episch mit anzugucken. Und dann auch noch, wie Ruffy Arlong durch dieses Stockwerk hohe Gebäude ballert, wobei Arlong ihn vorher ja noch irgendwie in die Schulter beißt oder so, und das ist einfach krass. Ja. Einfach nur krass. Ja. Wie gesagt, bei mir ist es auf der 4, deswegen kann ich auch noch was dazu sagen. Alles richtig, was du gesagt hast, sehe ich absolut genauso. Der erste Kampf mit emotionalem Hintergrund, also ich meine ja auch hier gegen Black Cat Kuro, das war auch schon so ein bisschen emotional, so der hat sich als Butler ausgeben, wollte ihn sondern umbringen, okay, aber Arlong, der Kampf gegen Arlong, der war der erste Kampf, der wirklich diesen Nakama-Gedanken dahinter hatte, von denen noch so viele kommen und die meiner Meinung nach One Piece einfach besonders machen. Also wenn man mal weitergeht und sich anschaut, Robin war im Prinzip der gleiche Beweggrund. Ja. Brook, der da noch kein Nakama war, aber im Grunde der gleiche Beweggrund. Also diese Freundschaft in One Piece einbauen, das hat Oda besonders bis zum, also ich will nicht sagen, dass das in der neuen Welt nicht mehr macht, das ist nicht wahr, aber in diesen kleinen Abenteuern, gerade in dem East Blue noch und am Anfang der Grand Line, als sie Chopper kennengelernt haben, diese Motive, diesen Zusammenhalt, den sich da innerhalb von wenigen Monaten gebildet hat, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes, was für mich kein anderer Anime, Manga, was auch immer bei mir auslöst. Und ja, der Arlong Kampf ist einfach der erste, der diese Begründung hat und dieser Vertrauensbeweis mit dem Strohhut an Nami, das ist einfach super emotional, super schön. Und was bei mir den auch noch ein bisschen nach oben gerückt hat, ist die Tatsache, dass es gibt ja diese Episodes of Nami, die, das ist echt, also wer das noch nicht gesehen hat, diese neue, etwas überarbeitete 16:9 Version von dem Arlong Arc mit Vorlauf und ein Stück von dem Nachgang, glaube ich. Super geil. Also einfach super umgesetzt im Anime. Ja. Und für mich, wenn man mal überlegen müsste, der erste emotionale Moment wirklich im One Piece, glaube ich. Ja, es war auch, das geht auch schon richtig geil los, wie Ruffy da durch die Wand bricht und stehen ja die Fischmenschen da rum und dann sagt Ruffy, wer von euch ist Arlong? Ja, das bin ich. Bam! Ja. Direkt einen mitgegeben. Ja, super geil. Also super Kampf. Ja. Was wäre denn bei dir auf der 4? Genau, dein Platz 4 hatten wir jetzt eben. Mein Platz 4, passend für Gear 4. Ruffy gegen Doflamingo. Ja. Ich weiß, du magst Dressrosa nicht. Ja. Na gut, mach du mal. Ja, eigentlich habe ich schon erwähnt, warum der Kampf so weit oben bei mir ist, weil Gear 4 finde ich einfach super awesome. Und, ich auch. Ich mag dieses Aussehen und auch wie das im Anime mit diese japanischen, was ist das für Musik? Dieses traditionelle Trommeln oder was man da hört. Ich habe keine Ahnung. Finde ich super und ich mache ja auch generell Doflamingo als Bösewicht, fand ich toll und dann einfach wie Ruffy dann, erstmal war es davor auch cool, noch wo Law mitgekämpft hat und dann hatten sie ja diese Shambles-Kombo-Attacke mit dem Red Hawk. Das war geil. Das war echt cool. Ja. Weil das so eine ganz neue taktische Ebene eröffnet hat, mit Teleportation sozusagen. Ja, das war super. Dann diese Bellamy reworked, sag ich mal. Das war auch ganz nett. Ja, dann halt Gear 4 und dann ballert er Doflamingo halt einfach durch die ganze Stadt. Einmal von links nach rechts, von oben nach unten. Ist super. Das hat mich total geflasht und ja. Der eigentliche Kampf ist super. Ich weiß nicht, ob ich ihn in die Top 10 genommen hätte, aber ich gucke ihn mir immer wieder gerne an, weil Gear 4 einfach eine coole Technik ist. Ganz kurz vielleicht, wir wollen ja uns über unsere Top-Arcs oder Top-Kämpfe sprechen. Weshalb ich das nicht so gut finde, jeder Manga hat Plot-Armor, dagegen sage ich ja nichts. Aber in diesem Kampf war mir das ein bisschen zu viel. Also das war zu viel, das Power-Up in der richtigen Sekunde. Er hätte es auch schon machen können, bevor Law 5-mal erschossen wurde. Also, kann man drüber streiten. Die Combo-Attacke war geil. Das Gear 4, das erst Doflamingo, also das Gear 4 hat im Prinzip Doflamingo komplett dominiert, aber dann dieser Moment, oh, er braucht 10 Minuten, dann kommt gerade passenderweise kommen die Gladiatoren raus, oh, er wird von Barges angegriffen, dann kommt passenderweise Sabo aus der Ecke, oh, er will gerade Rebecca totschlagen, dann ist Law gerade zur Stelle und Ruffy in dieser Sekunde wieder aufgewacht. Er hat ihn mit Chumbles gegen Rebecca ausgetauscht. Das ist, sind mir einfach zu viel Plot-Armor-Sachen. Und deswegen, ich kann dem ganzen Arc nichts abgewinnen. Deswegen finde ich auch den Kampf nicht so geil. Na gut. Naja. Gut, dann würde ich sagen, das war dein Platz 4. Ja. Genau, dann mache ich mal weiter mit meinem Platz 3. Bevor du laut schreist, ich sage erstmal, was es ist. Es ist Ruffy versus Enel. Der Kampf an sich besticht für mich, finde ich, durch zwei Sachen. Zum einen definiert dieser Kampf, wie in One Piece überhaupt Kämpfe stattfinden können. Nämlich, dass nicht immer der Stärkere notwendigerweise gewinnen muss, sondern der seine gegebenen Sachen halt besser gegen den anderen einsetzt. Zum Beispiel Blackbeard ist vermutlich nicht stärker als, wen nehmen wir, Marco in einem 1 gegen 1, denke ich mal. Ja. Aber durch seine Teufelskraft und vielleicht durch eine gewisse Cleverness kann der dadurch halt trotzdem gewinnen. Bei Ruffy versus Enel war es genau umgekehrt. Also ich finde es einfach schön und wichtig zu zeigen in One Piece, dass nicht immer der Stärkere der Gewinner ist. Ruffy versus Crocodile wäre auch so ein Beispiel gewesen. Ich finde aber, Enel hat es noch ein Stück besser gezeigt, weil Gummi ist halt gegen Strom dann einfach stark. Und ich mag auch dieser Kampf sich über verschiedene Ebenen und über verschiedene Runden. Also Enel ist ja quasi im Upper Yard öfter an verschiedenen Orten präsent. Und diese geile Teufelsfrucht, die so viele Möglichkeiten bietet, das finde ich einfach geil. Das macht einfach Spaß zu sehen. Weshalb ich den aber jetzt auf die 3 wirklich gewotet habe, ist der zweite Punkt, nämlich, dass der für mich ist der Kampf einfach der epischste Finisher überhaupt. Also nicht nur, dass Ruffy dann mit dieser Goldkugel, die Enel ihm an den Arm geschmiedet hat, wieder da hochgerannt kommt. Also Enel geht dann ja in diese riesen Donner-Buddha-Form und Ruffy, wie er ihn dann gegen die Glocke schmettert, da habe ich immer wieder Gänsehaut. Ich liebe diese Szene einfach, wie dann diese Glocke einmal so erklingt oben und bis nach Jaya rund unten hören die Leute halt die Glocke. Das finde ich einfach super geil. Das ist für mich einer der. Für viele ist das, glaube ich, nicht der Fall, weil. Oder ich weiß ja auch nicht, wie es bei dir aussieht. Vielen gefällt der Skype ja arg nicht, aber allein für dieses Finale finde ich den Arc einfach großartig. Also, da kann ich dir in sehr, sehr vielen Punkten zustimmen, denn wir können das auch jetzt direkt abhandeln, denn Ruffy gegen Enel ist auch mein Platz 3. Oh, ja, okay. Die erste Überschneidung. Ja. Überhaupt. Ja, eigentlich auch aus den Gründen, die du gesagt hast, es bietet perfekt diese One-Piece-Konter-Gedanken. Ja, die Philosophie des Kämpfens, finde ich, so eben. Ein bisschen. Ich finde das sehr interessant. Du hast vorher Enel dominiert aufgrund seiner Teufelskraft den ganzen Himmel da, aber im Kampf gegen Ruffy kann er sie nicht einsetzen. Das ist interessant. Er muss sich auf andere Techniken verlassen, wie halt sein Dreizack oder sein Mantra oder halt diese riesen Goldkugel, die er ihm dann an die Hand ballert. Das allein ist super. Dann Ruffys Attacken gegen Enel waren super, als er merkt, dass er seine Gedanken liest oder so, da seine Gedanken auszuschalten und dann irgendwie nur durch Instinkte ihm ausweicht. Dann, wo er seine Arme und Beine so ultra lang macht. Ich glaube, im Deutschen heißt das stimmt. Gum-Gum-Gum-Octopus oder so. Und dann haut er gegen die Arche und das prallt alles von den Wänden ab und trifft Enel. Das ist super. Und also der Finisher ist nicht mein liebster Finisher. Da kommen wir dann noch zu auf Platz 1. Ich weiß, was du auf der 1 hast. Okay. Nee, mach. Aber ansonsten muss ich dir dazu stimmen, Ruffy gegen Enel, super. Ja. Gut, Überschneidungen sind natürlich immer schön, dann braucht man nur einmal darüber sprechen. Mhm. Auf Platz 2 ist nämlich etwas bei mir, was du schon genannt hast, eben kurz in der Zusammenfassung, sag ich mal. Bei mir ist nämlich Whitebeard und Akainu auf der 2. Ich finde einfach, dass diese Kräfteverhältnisse, die zwischen den beiden herrschen, einfach super geil sind. Ich kann mir den Kampf immer wieder angucken. Ich liebe diese Szene, wie Akaino leichenblass dasteht und Whitebeard hinter ihm und er dann quasi mit dieser, die Erdbebenkraft, welche eine der geilsten Teufelsfrüchte für mich persönlich überhaupt ist, Akaino in den Boden schlägt und dann Akaino alle seine Konterattacken mit der Magmafrucht, welche eigentlich meine Lieblings-Logia-Frucht ist. Also da sind meine Lieblings-Paramecia und meine Lieblings-Logia-Frucht kämpfen da gegeneinander. Ich finde es einfach super. Ich finde, das ist der erste Kampf in One Piece, der keine Kompromisse zulässt. Also ob es jetzt ein Riesenbauch, ein Riesenloch im Bauch ist oder zwei Riesenlöcher oder das halbe Gesicht weggefetzt oder Akaino quasi in Scherben zerschlagen. Also dieser Kampf hat für mich irgendwie alles. Mini-Kritikpunkt ist, dass der, finde ich, am Stück hätte der besser gewirkt. Der ist ja oft so on-off. Also man hat oft das Gefühl, auch der eine hat jetzt da 5 Minuten woanders kämpft, und dann haben sie sich wieder getroffen und dann hat wieder 5 Minuten woanders kämpft, und dann haben sie sich wieder getroffen. Das finde ich nicht so geil, aber das hat auch gezeigt, also das ist auch nochmal so ein Gradmesser für Kräfteverhältnisse gewesen, finde ich. Eben. Also Ruffy oder Ace, die haben jeweils einen Schlag davon und die beiden haben sich quasi gegenseitig halb auseinandergenommen, zerfetzt, mit der Erdbebenfrucht in den Boden geschlagen, und die stehen immer noch da und haben eine blutige Lippe oder so. Das haben wir, glaube ich, auch in der Uraufnahme drüber gesprochen. Du hast praktisch das Aufeinandertreffen der derzeitigen stärksten Charaktere wahrscheinlich. Ja, zu dem Zeitpunkt, Marineford, würde ich dir absolut zustimmen, ja. Ich glaube, Akaino ist mit dem, was er da gezeigt hat, der stärkste Einzelcharakter, den wir aktuell in One Piece haben. Okay, ja. Weil diese Logia-Kraft ist einfach unglaublich stark. Also diese Magma, quasi, er kann halt Vulkane erschaffen, er kann aus sich selbst einfach unglaubliche Hitze erzeugen. Das ist halt nochmal 10-mal stärker als die Feuerfrucht. Ja, super geil auf jeden Fall. Das ist ja auch, das hat ja auch allein schon, das Element an sich hat ja schon eine destruktive Wirkung. Ich meine, Ja. wenn der neben dir steht und er verwandelt sich einfach in Magma, dann schmilzt du ja praktisch dahin, weil das ist ja kochend heiß, das Zeug. Ja. Oder stell dir mal Dann. vor, also die Feuerfrucht, schön und gut, kann man jetzt sagen, aber mit der Feuerfrucht machst du eine Kerze an. Und mit der Magmafrucht versucht man damit eine Kerze anzumachen. Da ist der ganze Raum steht in Flammen. Ja. Oder ist im flüssigen Gestein. Was halt, das ist ja das Geile an Magma. Das ist ja flüssiges Gestein. Das heißt, es hat ja auch so, noch so einen harten Aspekt. Ja. Und wir müssen unbedingt mal hier so Top-Teufelsfrüchte machen oder so, Oh glaube ja. ich. Naja, das war auf jeden Fall mein Platz 2. Einer meiner. Ja, Platz 2, logischerweise einer meiner Lieblingskämpfe, macht immer wieder Spaß. Was ist denn bei dir auf der 2? Auch bei mir auf Platz 2 ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei dir auf Platz 1 ist, weil der Kampf ist wahrscheinlich bei sehr vielen auf der 1, aber bei mir nicht. Bei mir ist er auf 2 und zwar Ruffy gegen Lucky. Ja, okay. Ist bei mir auf der 1, ja. Ja, gut, siehst du? Ja, also da weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Beziehungsweise was man dazu eigentlich sagen soll. Jeder, der das gesehen hat, weiß wahrscheinlich warum. Allein aus dem Beweggrund, okay, wir müssen Robin retten, aber dazwischen steht halt Lucky und Ruffy muss ihn besiegen. Es führt kein Weg drum herum und egal wie Lucky ihm zusetzt, Ruffy steht immer wieder auf. Ruffy setzt seine neuen Techniken Gear 2 ein, zum ersten Mal Gear 3 und am Ende steht Lucky immer noch. Und dann ist Ruffy eigentlich am Boden, ist von dieser Sechskönigspistole getroffen worden, nachdem Lucky ihm da mit dem Schwanz festgehalten hat, ist eigentlich K.O., liegt am Boden. Man sieht Lysop in der Ferne, wie er da ruft: Komm, Sogeking. steh. Ja, gut, aber er nimmt ja in dem Moment die Maske ab. Ja, klar. Ruft rüber, steh auf, der Weg kann hier nicht zu Ende sein, du bist doch Piratenkönig, steh auf. Und dann dreht Lucky sich um und hinter ihm steht Ruffy mit dem Blick des Todes und ballert ihm die Gum Gum Jet Gatling rein. Ja. Also die Gum Gum Jet Gatling gegen Lucky ist mein Top 2 Finisher of all time, gerade auch mit der Musik Und der Emotion, die dahinter steckt, wie der einfach losbrüllt aus vollem Herzen. Und diese Umsetzung im Anime ist auch so geil, wie das so ein bisschen zeitlupenmäßig gedreht ist, dass quasi die erste Faust trifft halt Rob Lucky und macht so ein bisschen und die zweite dringt dann immer tiefer in ihn ein und irgendwann wird einfach der komplette Körper, halt egal Eisenpanzer oder nicht, wird einfach, hat halt keine Chance gegen dieses Gear 2, diese Jet Gatling, dieses Einprasseln von Schlägen irgendwie zu widerstehen. Ja, wie das in Zeitlupe gezeigt wird, wie die ganzen Fäuste darauf treffen, alle gleichzeitig, das ist so geil. Ich liebe den Kampf einfach. Ich finde auch, der ist von der Länge her perfekt. Das ist echt, also der ist halt lang, aber das ist halt geil, weil du hast immer was Neues. Du hast erstmal Gear 2, was du gegen Bruno schon gesehen hast, aber da sind so ein paar neue Sachen dabei. Dann hast du Gear 3, was einfach total interessant ist, finde ich, weil, also Ruffy hat halt diese beiden Techniken, laut eigener Aussage, ja danach sich entwickelt, als er auf Aokiji getroffen ist, weil er gemerkt hat, das reicht nicht, ich muss besser werden. Und Gear 2 hat dann erst Bruno komplett auseinandergenommen gegen Rob Lucky, das ist so ein Kampf auf Augenhöhe quasi. Und ich finde auch, dass das ein Kampf ist, der keine irgendwie nervige Nebensachen hat oder so. Weil wir eben kurz Thriller Bark angesprochen haben, da finde ich, gegen Gecko Moria, der Kampf ist einfach extrem schlecht. Weil du hast nicht nur diese etwas seltsame Teufelsfrucht, die Schattenfrucht, sondern du hast da auch noch immer Oos dabei und den gigantischen Moria. Aber die beiden, Rob Lucky und Ruffy, sind im Prinzip einfach nur zwei normale Teufelskraftnutzer, die halt im Rahmen ihrer normalen Fähigkeiten gegeneinander kämpfen und total stark sind. Ja. Einfach so ein ausgeglichenes Setup. Ich mag Rob Lucky als Charakter nicht so besonders, muss ich sagen. Der wird von vielen ja sehr, sehr gerne gemocht. Aber ich finde einfach auch dieses Gespräch dann zwischen denen, das ist einfach super. Also, ja, wie gesagt, mein Platz 1. Ich habe keinen Kampf, der mir besser gefällt. Jetzt bin ich aber gespannt, was du auf der 1 hast, weil irgendwie, wenn das jetzt Lao Ji ist, dann haben wir ein Problem. Lao Ji weiß es, gegen wen hat der gekämpft? Tsai oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Naja, dann überrasch mich mal. Nee, mein Lieblingskampf ist natürlich Ruffy gegen Holy Jones. Nein, Quatsch. Oh, gut. Kleiner Spaß. hat kurz einen Herstellung. kurz das Herz angehalten. mein Lieblingskampf ist aus meinem Lieblingsarc Ruffy gegen Crocodile. Und zwar der letzte Encounter unten im Mausoleum. Nicht das andere in der Wüste oder da oben auf dem Dach, nein, unten im Mausoleum. Und der Grund, eigentlich der Hauptgrund, warum es auf Platz 1 ist, ist der Gum-Gum-Orkan-Form, whatever, der Crocodile durch die Mausoleumsdecke ballert. Ja. Das ist für mich mein Top-Finisher und eigentlich der beste Angriff, meine Lieblingsattacke, die jemals in einem Anime aufgetaucht ist, weil sie gerade von der Animation, von der Emotion dahinter, er ruft ja, bevor ihn da hochballert, I will surpass you, ich werde besser sein als du, bam, ballert ihn da hoch und dann schickt ihm ja noch Crocodile dieses Wüstenschwert entgegen und er ballert mit seiner Faust, er macht's einfach kaputt, bam, zerlegt es in den Sand und du siehst, wie diese Faust sich durch den Sand hocharbeitet zu ihm, ihn dann trifft und dann ballert ihn gegen die Decke und immer tiefer rein. Und auch die Musik, die dahinter spielt, Antonín Dvoráks New World Symphony, super. Also da krieg ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sehe, das könnte ich mir stundenlang angucken. Wie Sir Crocodile hoch über der Stadt durch die Luft segelt, alle anderen in der Stadt sind am Kämpfen, halten für einen Moment inne, gucken da hoch und sind ganz ungläubig, dass da oben jetzt Sir Crocodile rumfliegt. Und das ist einfach so toll mit anzusehen, auch wie Vivi da steht mit Tränen in den Augen und ja, einfach für mich perfekt. Ja, ich gebe dir in allen Punkten recht. Ich muss zugeben, ich habe ihn bei der Zusammenstellung der Liste auch ein bisschen vergessen und wusste ihn dann gegen, also auf die 1 wäre und auf die 2 wäre wahrscheinlich nicht bei mir gekommen, aber er wäre wahrscheinlich auch relativ weit oben gekommen, aber ich wusste wirklich nicht, wie ich die Liste umstrukturieren soll. Ich kann dir in jedem deiner Punkte absolut recht geben. Ich finde aber, Also ich habe meine Liste so ein bisschen nach der Logik gemacht, dass jeder Kampf so etwas Besonderes und was Wichtiges, so Meilensteinmäßiges haben musste. Und da war der Crocodile-Kampf für mich halt einfach nicht so, dass ich da jetzt direkt dran gedacht habe. Ich meine, es war der erste Samurai, okay, aber es ist nicht so, dass, vielleicht auch, weil es diese drei Kämpfe waren, die quasi stattgefunden haben. Also das war mir, ist mir irgendwie nicht ins Gedächtnis gekommen. Also, aber im Grunde, ja, ist ein Fehler bei mir auf der Liste, dass er überhaupt nicht auftaucht. Vor allem, dass ich ja auch Double Finger und Nami aus dem Arc dabei habe. Ich weiß gar nicht, wieso ich den nicht da drauf habe. Ich wollte gerade sagen, ich hätte eigentlich auch gewettet, dass der in deiner Liste auftaucht, weil Alabasta ist ja unser beider Lieblings-Arc. Ja, ich habe mir so 17 Kämpfe, glaube ich, aufgeschrieben und dann habe ich so gedacht, das sind so alle, die mir jetzt spontan einfallen. Dann habe ich daraus die Liste gebildet und dann habe ich mir eben schon, also ich habe ganz am Anfang gedacht, Crocodile, ja, ich weiß nicht, und dass du das jetzt auf der 1 hast, ja, eigentlich hast du in allen Punkten recht. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Bananarama. Nee, es war, glaube ich, ein Witz auf deine Kosten. Ja, okay. Wir hoffen auch in der Zukunft gehen keine Aufnahmen mehr verschütt, aber ich glaube, wer, weiß ich nicht, mal den Plauschangriff gehört hat oder so, die haben das auch schon gehabt. Das haben auch die Großen. Das ist nicht unser Problem. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Es war doch kein Witz auf deine Kosten, weil du sagtest, der Kampf müsste eigentlich in deiner Liste auftauchen. Du hast es vergessen. Genauso müsste Kizaru versus Supernova bei mir auftauchen. Den habe ich nämlich vergessen. Den finde ich auch super awesome. Ja, na gut, haben wir beide. Ja, aber das mit Crocodile ist schon etwas peinlicher. Kann vielleicht... Haha. Alle Hate-Mails naja. Jetzt an Max. Ja. xanatos@bingstammtisch.com. Wieso denn an mich? Psst. Achso, Nein, wir haben keine E-Mail-Adresse. Bitte schickt keine E-Mails. Wir haben andere Kommunikationswege. Ja, gut. Wir wären dann soweit durch. Wie gesagt, nochmal sorry, dass das jetzt nur ein Teil ist. Normal sollte das jetzt zwei Sonntage hintereinander kommen. Müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Dann machen wir halt als nächstes die Top 10 Teufelsfrüchte oder so. Ja, genau, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Jetzt haben wir es angeteased, jetzt müssen wir es machen. Ja, jetzt führt kein Weg mehr drumherum. Spoilerfrucht. Ja, müssen wir nur noch diskutieren, ob wir Paramecia, Sohan und Logia irgendwie trennen, aber im Grunde, ja, können wir das so machen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, ist länger geworden als erwartet für mich persönlich. Aber nun gut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, wenn ihr irgendwie grobe Fehler bei uns, außer Crocodile natürlich, entdeckt habt. Schreibt doch mal irgendwie in die Kommentare am Blog oder bei YouTube, was so eure Top 5 wäre. Ja, Laoji muss rein. Nein, bitte nicht, dann werdet ihr gebannt. Geht das bei YouTube? Oh, ich weiß Meinungsfreiheit. Laoji ist keine Meinung mehr. Naja. Alles klar, gut, wir machen jetzt Schluss hier. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.